Erwachsenheit aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Erwachsenheit. Der so tief und groß und innen dieser Baum vor mir steht, wie ein überall hin abgewendetes Gebet. Und als wüchse er so still, so rauschend, weil er fleht, macht mich abwärts blicken und durchsuchen meine Hände, ob kein Zucken mehr in diesen Wachen sich befände. Doch ich weiß nur, wie sie abends sich vor Kälte reiben, gar nicht mehr dem Dunkel huldigend auf weißer Decke bleiben, gleich in eine eigne Schwüle schleichen und mit der sich falten, dort mit selbstbewilligter Erhöhung schimpflich schalten, aber dann wie Lava hoffnungslos erkaltend nach Vergießen und mit Tränen schnell veraltend, denk ich an das ferne Niederfließen, blanker Himmel, als mich diese Hände noch nicht kannten, reine Finger ihren Gott umarmten wie den Lehrer und Verwandten. Ach, und du, der sich zu jedem Plane planlos braucht, alle Glauben zu Genuss verbraucht. Das bist wirklich du gewesen, dem nach bloßem Amen die gewünschten Träume alle eilig kamen? Ende von Erwachsenheit.